In 1976 I gave my life to Christ. 1976 habe ich mein Leben Jesus übergeben. I've never looked back. Ich habe nie zurückgeschaut. I've always pressed forward, forward, forward, forward. Bin immer nur vorwärts gegangen, vorwärts. I've cried many tears. Ich habe viele Tränen vergossen. I've faced many frustrations. Und viele Frustrationen erlebt. And disappointments. Und Enttäuschungen. And the word always came back. Aber es ist immer wieder das Wort zu mir zurückgekommen. Romans 1:17. Römer 1:17. The just shall live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Live by faith. Press on, press on. Lebe aus dem Glauben und geh vorwärts. And I always thought, Lord, I'd love to be part of something really, really significant before I die. Und ich habe mir gedacht und immer wieder gesagt, Herr, ich möchte Teil einer wirklich wichtigen Sache sein, ehe ich sterbe. A player on a big field somehow. Einfach ein Spieler auf einem ganz großen Feld. I will be a Christian now in 2016. I will be a Christian 40 years. In 2016 werde ich 40 Jahre Christ sein. In the same week of the Jesus March 2016. In der gleichen Woche des Jesusmarsches im Jahr 2016. And when I put that together, I just had tears in my eyes. Als ich das mir zusammengetragen habe, habe ich Tränen in den Augen gehabt. Do you realize in 24 months we are going to have 3 Jesus marches in this country? In 24 Monaten werden wir 3 Jesusmärsche hier in diesem Land haben. September 2014. Im September 2014. We expected 1500 people. Da haben wir 1500 Leute erwartet. 12,000 people came. 12,000 kamen aber. They're expecting 5,000 people in Linz. Für Linz werden 5,000 Menschen erwartet. Before we said we'd come with the banners. Aber das war, ehe wir sagten, dass wir mit den Bannern kommen würden. I would love to see 35,000 people. Ich würde gerne 35,000 Leute sehen. I would love to see such a response. Ich würde gerne so eine Reaktion drauf sehen. That it is heard all over Europe. Dass man in ganz Europa sagt. And all over the world. Davon spricht man in der ganzen Welt. I am not the only person, weil ich bin nicht die einzige Person, that believes that there is an awakening coming to this country. Die glaubt, dass eine Erweckung in diesem Land stattfinden wird. It has already started. Und sie hat schon begonnen. It's like a tsunami coming, a spiritual tsunami. Wie ein geistlicher Tsunami, der das Land überschwemmt. Not of destruction, but of blessing. Ein Tsunami nicht der Zerstörung, sondern des Segens. And it's on its way. Und er ist bereits auf seinem Weg. The darkness that this country has lived in spiritually. Die Finsternis, die geistliche, in der das Land gelebt hat. Is like no other country in Europe. Die ist wie in keinem anderen Land in Europa. We would go evangelizing on the Kärntnerstraße. Wir waren auf der Kärntnerstraße immer wieder evangelisieren. We preached almost 3,000 times out there. Fast 3,000 Mal haben wir dort gepredigt. And in 20 years. Und in 20 Jahren. We had less than 20 people visit our church. Haben sich weniger als 20 Leute unsere Gemeinden besucht. In Hungary. In Ungarn. They preached one time. Haben sie einmal gepredigt. One time. Einmal nur. And 15 people would visit the church. Und 15 Leute kamen zur Gemeinde. We're talking about something serious in the spiritual dynamic. Wir sprechen über etwas ganz Ernsthaftes in der spirituellen Dynamik. But you know what? Wisst ihr was? Our time has come. Die Zeit ist gekommen. It really, really has. Es ist wirklich gekommen. We are part of something so awesome. Wir sind Teil etwas ganz Gewaltigen. We are such a privileged people. Wir sind sehr privilegierte Menschen. I was at a prayer breakfast. Ich war bei einem Gebetsfrühstück. This week. Diese Woche. And I was sick that morning. An diesem Morgen war ich krank. I was sick that night. Jede Nacht war ich krank, die Nacht davor. And my brother-in-law called me and said, "Are you sure? Can you definitely come?" Und mein Schwager hat mich angerufen und gesagt, kannst du ganz sicher kommen? And if he had not called me, I would not have went. Und wenn er mich nicht angerufen hätte, ich wäre nicht hingegangen. If my wife had not said, "Come on, let's go," I would not have went. Wenn meine Frau nicht gesagt hätte, hey, lass uns gehen, wäre ich nicht gegangen. And as I was sitting there in this room of 25 pastors, als ich dann dort in diesem Raum mit 25 Pastoren gesessen bin, I began to look around and I was in awe of the company that I was in. habe ich da herumgeschaut und ich war wirklich ganz erstaunt, welche Leute mich hier umgeben. I thought, these are the movers and shakers of this country. Dachte, das sind die, die das Land schütteln und bewegen. Not all of them, but a part of them. Nicht alle von ihnen, aber ein Teil davon. And I thought of everything I've gone through. Und ich dachte, alles, was ich durchgemacht to come habe, to this place, to be sitting right here with these guys. Um letztlich zu diesem Punkt zu kommen, wo ich hier mit diesen Leuten sitze. And to be a player. Und auch ein Mitspieler zu sein. It's the greatest privilege of my life. Das größte Privileg meines Lebens. So Walter Klimt began to speak. Also begann Walter Klimt zu sprechen. I had no idea what he was going to speak on. Ich wusste nicht, dass er sprechen würde. I was in the program to open in prayer. Also ich am Programm stand, dass ich mit Gebet beginnen sollte. And I prayed to God that God would anoint my prayer. Betete zu Gott, dass er mein Gebet salben möge. Because it had to be in German. Denn es musste auf and Deutsch of course, sein. I wanted it also in English, of course. Also, ich wollte es auf Englisch sprechen. Anointed, you know, I'm just saying that. I really pray that God would use me somehow. Ganz gesalbt wollte ich sprechen und habe wirklich gebetet, dass Gott mich verwenden and möge. And I took the liberty to pray for the Christus talk. Und ich habe mir die Freiheit genommen, für den Christustag zu predigen, zu beten. And then Walter Klimt from the Baptist Church. Und dann sprach Walter Klimt von den Baptisten. Who is the head of the chairman for the FKÖ? Der der Vorsitzende der Freikirchen in Österreich ist. He got up and started to speak. Er stand auf und begann zu sprechen. And as I was listening, my jaw dropped. Und als ich dazu hörte, da ist mir einfach die Kinnlade runtergefallen. I grabbed my phone. I was fumbling around. Ich habe mein Handy genommen und habe da. And I started recording. Und habe das dann letztlich aufgenommen, was er gesprochen hat. He spoke for about 20 minutes. Er hat etwa 20 Minuten gesprochen. But I took the 7 minutes that touched my heart the most. Aber ich habe die 7 Minuten, die mein Herz am meisten berührt haben, davon rausgenommen. And last night we put it together. Gestern Abend habe ich das zusammengestellt. It is now online. Es ist jetzt auch online. And many of you received it from me 2 o'clock this morning. Viele von euch haben das heute um 2 in der Früh von mir zugesandt bekommen. Please pass it around. Bitte leitet es weiter. And I want to show you that clip now. Jetzt möchte ich euch diesen Clip zeigen. Has anyone seen the clip this morning already? Hat ihn schon jemand gesehen heute Morgen? Nobody. Okay. Niemand. Okay. Let's watch the clip. Schauen wir uns das jetzt an. It's fantastic, huh? Das ist ganz fantastisch. Oder? Last week I spoke with Johannes Fichtenbauer. Letzte Woche habe ich mit Johannes Fichtenbauer gesprochen. The top aide to the cardinal. Er hat mit dem Kardinal gesprochen. The top aide to the cardinal. Er steht dem Kardinal zur Seite. Yeah, and he told me that the Jesus March of 2014 was the largest street demonstration that can be remembered. Und er sagte, der Jesus March 2014 war die größte Straßendemonstration, an die man sich erinnern kann. And it didn't even hit the newspapers or the news. Und das ist sogar bis in die Nachrichten gelangt. But God is it nicht in die Nachrichten gelangt? Please. Also es ist nicht in die Nachrichten gelangt. Okay. God works in threes, right? God's a Trinity. Gott ist eine Dreieinigkeit. Jesus March 2014. Jesus March 2014. Jesus March Linz Christustag 2015. Jesus March und Christustag 2015 in Linz. Heldenplatz 2016. Und 2016 am Heldenplatz. So many people, we're going to believe that so many people come to Heldenplatz. Und wir glauben, dass so viele Leute auf den Heldenplatz kommen werden. That it will be all over Europe. Dass es in ganz Europa bekannt sein wird. They will not be able to keep it off the news. Und sie werden nicht in der Lage sein, das nicht in den Nachrichten zu bringen. Do you know why? Because God is moving in this country. Wisst ihr warum? Weil Gott sich in diesem Land bewegt. It's not us, it's God. It's God. Es sind nicht wir, sondern es ist Gott. And God is using us by his grace. Gott verwendet uns in seiner Gnade. By his mercy. Durch seine Barmherzigkeit. It's been a long time. Es war eine lange Zeit. Of spiritual oppression here. Der geistlichen Unterdrückung hier. A preparation for this moment. Aber eine Vorbereitung für diesen Augenblick. There's a very strong parallel between the Apostle Paul and Austria. Es gibt eine sehr starke Parallele zwischen dem Apostel Paulus und Österreich. Apostle Paul had the greatest effect on the Roman Empire with the gospel. Apostel Paulus hatte die größten Einwirkung mit dem Evangelium auf das Römische Reich. He says, I worked harder than everybody, but it was not me. Er sagte, ich habe härter gearbeitet als jeder andere, aber es war nicht ich. It was the grace of God. Es war die Gnade Gottes. That was with me. Die mit mir war. And he writes this. Und er schreibt Folgendes. If you go to slide 7. He writes this about himself. Er schreibt Folgendes über sich selbst. He says, even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor. Ich war früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. And this is the history of Austria. Das ist die Geschichte in Österreich. Sorry to say, but this is the way it is. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber so war's. Much persecution against God's people. Viel Verfolgung gegenüber den Menschen Gottes. Yet. Und doch. I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. Ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben getan habe. Next verse. And the grace of our Lord, who was more abundant with faith and love, which was found in Christ Jesus. Und überströmend war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. I agree with Walter Klimt. Ich stimme mit Walter Klimt überein. That I believe that Austria, like no other nation in Europe or maybe in this world. Indem ich glaube, dass Österreich wie keine andere Nation in Europa oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Go to the next slide. Has this opportunity found in these next verses? Hat jene Möglichkeit, die wir in den nächsten Versen finden. It is a trustworthy statement, 1 Timothy 1:15. Es ist ein Wort gewiss und aller Annahme wert. Deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Surely if Austria was standing among the nations. Sicherlich, wenn Österreich mal unter den Nationen steht. And there was somebody who needed to be put to death or stoned. Und da ist jemand, der die Todesstrafe erleiden sollte oder einfach gesteinigt werden sollte. Austria could not pick up the first stone. Österreich könnte dann nicht den ersten Stein aufheben. I'm the foremost of all. Denn ich bin der Erste von allen. Look at the next verse, though. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Yet, for this reason, und doch aus diesem Grund, for this very reason, genau aus diesem Grund, I found mercy. Ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden. This is why we believe that a reformation, an awakening, will usher out of Austria. Und das ist es, warum wir glauben, dass eine Erweckung, eine Reformation über Österreich hinweg schwimmen wird. Because it has everything, everything that God uses. Weil es ist alles, was Gott verwendet. It is so prepared. Es ist so vorbereitet. It is so much like Saul of Tarsus was before he became the Apostle Paul. Es ist so sehr wie Saulus von Tarsus war, bevor er der Apostel Paulus wurde. For this reason I found mercy. Aus diesem Grund ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden. So that in me as the foremost, Jesus Christ might demonstrate his perfect patience as an example for those who would believe in him. Damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Go to slide 15. Habakkuk chapter 1 and verse 5. Habakkuk Kapitel 1, Vers 5. These are some of the most powerful verses in the Bible. Das sind so ziemlich die kraftvollsten Verse in der Bibel. And leading up into chapter 2. Und die führen dann ins Kapitel 2, which was the foundation of the Reformation. Das die Grundlage der Reformation war. We're not talking about the founding of Protestantism. We're talking about God moving among nations. Wir sprechen darüber, dass Gott sich in den Nationen bewegt. We're talking about the Holy Spirit coming down like a warm, godly wave and moving in the hearts of millions of people. Wir sprechen davon, dass der Heilige Geist wie eine warme Welle über uns hinwegschwappt und Millionen von Menschen bewegt. This verse is used in light of the judgment coming on Israel in light of the Babylonian captivity. Diese Verse wurden im Lichte des Gerichts, das über die Juden kommen sollte, und die babylonische Gefangenschaft But geschrieben. Paul is going to use the same verse in Acts chapter 13. Aber Paulus verwendet den gleichen Vers in Apostelgeschichte 13. In terms of spreading the gospel. Und zwar in Bezug darauf, das Evangelium zu verbreiten. Habakkuk 1:5. Look among the nations. Seht euch unter den Nationen um. Observe, be astonished, wonder. Schaut zu und stutzt und wundert euch, ja, staunt. Because I am doing something in your days. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. You would not believe if you were told. Ihr glaubtet es nicht, wenn es euch erzählt würde. And I can't think of a verse that fits our situation, our moment more than this verse. Und ich kann mir keinen anderen Vers denken, der besser in unsere Situation in der jetzigen Zeit passt. This is our time. Das ist jetzt unsere Zeit. This is our place. Das ist unser Ort. This is our moment to lift his name. Das ist unser Augenblick, in welchem wir seinen Namen hochheben. Now go to Habakkuk chapter 2. Jetzt schauen wir uns Habakkuk 2 an. Habakkuk 2:3. For the vision is yet for the appointed time. Habakkuk 2:3. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. It hastens toward the goal and it will not fail. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Do you know why? Wisst ihr warum? Because God is doing it. Weil Gott macht das. Awakening is not something that human beings can manufacture. Erweckung ist etwas, was nicht menschliche Wesen einfach nur so herstellen können. It is not programs, it is not networking. Geht nicht um Programme oder Networking. It is God moving. Es geht darum, dass Gott sich bewegt. And we jump on. Und wir da auf den Zug aufspringen. And then we start networking. Und dann beginnen wir Netzwerke zu And bilden. We start working with God. Und wir beginnen mit Gott zu arbeiten. But God is going to do this thing with or without us. Weil Gott wird diese Sache mit oder ohne uns tun. Because the appointed time is now. Weil jetzt die bestimmte Zeit ist. And if you talk to anybody on any side of the spectrum of Christianity in Austria. Und wenn ihr mit irgendjemandem auf der einen oder anderen Seite des Spektrums der Christenheit in Österreich sprecht. This word awakening is on everybody's tongue. Ist das Wort Erweckung auf jedermanns Zunge. We prayed for this 30 years ago. 30 Jahre haben wir dafür gebetet. We prayed for this 20 years ago. Und 20 Jahre zuvor haben wir auch schon gebetet. I was in a prayer meeting with some pastors. Mit einigen Pastoren war ich in einem Gebetstreffen. In 1998. Und zwar 1998. And Roland Auer was present. Roland Auer war da dabei. He was not part of our church at the time. Er war damals noch nicht Teil unserer Gemeinde. We prayed for an awakening. Und wir haben um eine Erweckung gebetet. And this older missionary guy, about 65 years old. Und da war ein älterer Missionar, etwa 65 Jahre alt. Afterwards scolded us. Der hat uns nachher geschimpft. And said, "There's no awakening coming." Und sagte, es wird keine Erweckung kommen. I've been here 35 years, and there's no awakening coming. Jetzt bin ich schon 35 Jahre da, und es kommt keine Erweckung. There is none. Da gibt's and keine. I'm a positive-minded man. Und ich bin ein positiv gesinnter Mensch. But you young guys should understand, there's no awakening Aber coming. Aber ihr jungen Burschen solltet verstehen, da gibt's keine Erweckung. I don't know if he's alive anymore. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. But it's here. Aber es ist It's already the Jesus March showed how high the water level is already. Der Jesusmarsch hat gezeigt, wie hoch der Wasserstand schon ist. There's a story in 2 Kings 7. In 2. Könige 7 gibt's einen Bericht. The Arameans surrounded the city of Samaria. Die Aramäer haben Samaria umzingelt. And they were waiting to starve everybody out of the city. Und sie haben begonnen, die Stadt dort auszuhungern. But Elisha was in the city. Aber Elisa war dort in der Stadt. Also. And they wanted to kill him. Und sie wollten ihn töten. And because everybody was beginning to starve. Und weil alle zu hungern begonnen haben. And people began eating, women began eating their babies. Und die Frauen haben begonnen, ihre Kinder zu essen. And then Elisha made the statement. Da hat Elisa eine Aussage getroffen. Tomorrow. Morgen. You will be able to buy. Werdet ihr fähig sein, etwas zu kaufen. 5 liters of flour for a coin of silver. 5 Liter Mehl für eine Silbermünze. Tomorrow you'll be able to buy 10 liters of barley grain for a silver coin. Morgen werdet ihr Hopfensamen für 10 Münzen kaufen können. And he was speaking to the king. Und er hat zum König gesprochen. And there was There was a captain of the army to the side of the king. Da war ein Anführer der Armee, der auf der Seite des Königs stand. And he said this. Und hat Folgendes gesagt. How is that possible? Wie soll das möglich sein? That's impossible. Das ist unmöglich. Even if the heavens open, that would be impossible. Selbst wenn sich der Himmel öffnen sollte, das ist unmöglich. And Elisha said. Und Elisa sagte. The prophet said. Der Prophet sagte. You will see it. Du wirst es sehen, ihr werdet es sehen, but you won't partake of it. Aber nicht daran teilhaben. You will see it, du wirst es sehen, but you won't partake. Du wirst nicht Teil davon sein. And that night God sent a great noise. Und in dieser Nacht hat Gott einen großen Lärm verursachen lassen. A huge noise from over the mountains. Ein ganz gewaltiger Lärm, der über die Berge kam. The sound of a huge army coming. Der Ton so wie als ob eine große Armee kommt. And the Arameans thought they've hired the Egyptians. Und die Aramäer haben gedacht, die haben sich die Ägypter angelacht. And through the night they all left. Und in der Nacht sind sie alle dann weggegangen. As fast as they could. So schnell sie konnten. And they left everything there, all of their food, everything. Und haben alles zurückgelassen, ihre ganzen Nahrungsmittel und alles. And these four lepers. Und diese vier Leprösen, who were not allowed in the city, die nicht den Eingang in die Stadt were in the city, gefunden but not allowed near people. Sie durften nicht nahe von Menschen in der Stadt sein. They said, what's the difference? We're going to die in here, we're going to die out there. Sie sagten, was ist der Unterschied? Wir werden da drinnen oder auch draußen sterben. Let's go out to the Arameans and ask them for some food. Also gehen wir raus zu den Arameern und bitten wir sie um Essen. Hello, anybody here? Hallo, gibt's da jemanden? We're just some poor Jewish lepers. Wir sind nur ein paar arme jüdische Leprose. We're gonna die anyway. Wir werden sowieso sterben. You can either kill us or give us something to eat. Entweder indem ihr uns tötet oder gebt uns einfach Hello, was zu essen. Hello, anybody here? Hallo, ist da jemand? In this tent, is anybody here? Ist da jemand in dem Zelt? They were all gone. Aber sie waren alle all weg. All the food was there. Und das ganze and they Essen, started alle eating. Nahrungsmittel war da. Sie haben begonnen zu essen. And they just were eating and like, oh man, having a great time. Und hatten eine großartige Zeit. And then they said to each other. Und dann haben sie zueinander gesagt. This is not good. Das ist nicht gut. We are going to be in a lot of trouble. Wir werden eine Menge Schwierigkeiten haben. If we don't tell the others the good news. Wenn wir den anderen nicht die gute Nachricht bringen. We're going to be in a lot of trouble if we don't share the good news. Wenn wir eine große Menge von Schwierigkeiten haben, wenn wir die gute Nachricht nicht weiterleiten. They went back in. Sie sind zurückgegangen the in die Stadt. King didn't even believe it. Der König hat das gar nicht einmal geglaubt. He said, it's a trap. Er hat gesagt, das ist eine Falle. It's a trap. Das ist eine Falle. And they said, let us go out and just check. Sagten, lass uns doch rausgehen und einfach nachsehen. We'll send a couple soldiers just to check. Schick mal ein paar Soldaten raus, it's einfach a trap. Um nachzuschauen, ob es eine Falle ist. Let's just check. Aber finden wir es einfach raus. Soldiers went all the way down to the river. There were no Arameans anywhere. Die Soldaten sind dann bis ganz runter zum Fluss gegangen und haben keine Arameer vorgefunden. They're gone. Die waren einfach weg. And they opened the gate. Und sie haben das Tor geöffnet. But the king told his captain to open the gate. Also der König hat dem Anführer der Armee befohlen, das Tor zu öffnen. The one that he said to, the one that the prophet said. Und der, zu dem der Prophet gesagt hatte, you will see it, du wirst es sehen, but you will not experience it. Aber es nicht erfahren. And that captain went to the front gate and opened the gate. Also dieser Anführer der Armee ist dann zum vorderen Tor gegangen, hat es geöffnet. And all the people waiting, die ganzen Leute haben hinter ihm gewartet. Just ran over him. Und dann haben sie ihn einfach überrannt. And he died. Und er starb. I'm doing something in your day. Ich werde etwas in euren Tagen tun, you, dass, wenn ich es euch gesagt hätte, hätten wir es nicht geglaubt. This is all about the grace of God. Da geht es nur um die Gnade Gottes. Can we turn to Romans chapter 3? Schauen wir uns Römer 3 an. Romans 5, slide 3. Römer 5. And we'll begin to close. Und dann werden wir langsam abschließen. Romans chapter 5, starting with verse 19. Römer 5. Vers 19. This makes the gospel as clear as it can be. Das macht das Evangelium so klar, wie es nur sein kann. The news that we have is so good. Die Neuigkeiten oder die Nachrichten, die wir haben, it sind so gut. So gut. This country is ready for it. Das Land ist jetzt bereit dafür. God has prepared this country. Gott hat dieses Land vorbereitet. It is over 70 years now. Über 70 Jahre jetzt. Since the war ended. Und zwar seit dem Zweiten Weltkrieg. The time is ripe. Und die Zeit ist jetzt reif. Romans 5:19. Römer Kapitel 5, Vers 19. For as through one man's disobedience the many were made sinners. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind. Even so through the obedience of one the many will be made righteous. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Wow. Wow. It has nothing to do with me trying to be good. Das hat nichts mit mir zu tun, indem ich versuche gut zu sein. It has nothing to do with me trying to establish some kind of righteousness before God. Das hat nichts damit zu tun, dass ich versuchen könnte, irgendeine Art von Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. The people who understand this the most are the people who were the most frustrated in trying to establish their own righteousness. Die Leute, die das am besten verstehen, diesen Vers, das sind die, die am meisten frustriert sind, indem sie versucht hatten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. And that was Saul of Tarsus. Und das war auch Saulus von Tarsus. He tried so hard to establish his righteousness before God. Er hat so sehr und so hart daran gearbeitet, seine Gerechtigkeit, seine eigene vor Gott aufzurichten. And God saw his heart. Gott hat sein Herz gesehen. Even though he was a persecutor. Obwohl er ein Verfolger war. And he was a murderer. Und auch ein Mörder. He murdered Stephen. Er ermordete Stephanus. He was merciless. Er war ganz gnadenlos. He was not a nice guy. Er war nicht ein netter. He murdered Stephen. He had him stoned. Er ließ Stephanus steinigen. Er war sein Mörder. Stephen was a righteous man filled with the Holy Spirit. Stephanus war ein gerechter Mensch, gefüllt vom Heiligen Geist. He killed a man. He ordered him to be killed. A man filled with the Holy Spirit. Aber Saulus hat befohlen, dass ein Mensch ermordet wird, der voll vom Heiligen Geist war. And yet Saul would write, Paul would write this years later. Und doch hat Jahre später Paulus Folgendes geschrieben. Look at the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Romans 5:20. Römer 5:20. The law came in so that the transgression would increase. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. But where sin increased, wo aber die Sünde zugenommen hat, grace abounded, ist die Gnade überreich geworden. That's our story. Das ist unsere Geschichte. This is what God wants to demonstrate through this country. Das ist, was Gott diesem Land zeigen möchte. What is happening in Vienna? Was passiert in Wien? They got like 3 marches in 2 years. What's that? 3 Märsche in 2 Jahren. Was ist denn das? We heard about what happened at the Christustag. All these people suddenly showed up from everywhere. Wir haben über den Christustag gehört. Plötzlich sind da von überall her Leute gekommen. They tried to keep it out of the news, but they couldn't. Sie haben versucht, das fernzuhalten von den Nachrichten, aber sie konnten das gar nicht, weil das war so spektakulär. And in Austria? In Österreich? In Austria? In Österreich? Exactly. Ja. Exactly. Genau exactly. Dort. Because where sin abounded, grace does much more abound. Weil wo die Sünde zunimmt, nimmt die Gnade noch viel mehr and zu. And God wants his grace to abound through this country. Aber Gott möchte, dass durch das Land seine Gnade überreicht because wird. Because he loves this country. Weil er dieses Land liebt. He wants to pour his grace upon this country. Er möchte seine Gnade über dieses Land ausgießen. He wants to pour his mercy. Und seine Barmherzigkeit. He wants to take this country and make it a jewel. Er möchte dieses Land nehmen und daraus ein Juwel machen. He wants the world to look and say, er möchte, dass die Welt schaut und sagt, Austria? Österreich? Isn't that where, ist das nicht, wo... Oh, never mind. Never mind. But Austria? Österreich? Yes, ja. Austria. Ja, Österreich. So God could demonstrate his grace. Damit Gott seine Gnade demonstrieren kann. I'm telling you, it's ripe, it's here. Ich sage euch, es ist da, es ist hier. So that as sin reigned through death, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, death is a voidness or a void of God's presence. Also Tod bedeutet, dass die Gegenwart Gottes vermieden wird. I'm telling you, we were on the streets 30 years ago. Ich sage euch, 30 Jahre lang waren wir auf der Straße. People didn't even know who Billy Graham was. Die Leute wussten nicht mal, wer Billy Graham war. Vor 30 Jahren. They didn't even know who Billy Graham was. Die Leute wussten nicht mal, wer Billy Graham war. We were told, if you want to recognize a sect, man hat uns gesagt, wenn du eine Sekte erkennen möchtest, It's the people who are talking about Jesus. Dann sind es die Leute, die über Jesus sprechen. Watch out for the people who talk about Jesus. Sei vorsichtig im Umgang mit den Leuten, die über Jesus sprechen. Because they're a sect. Weil die sind eine Sekte. What kind of a country are we in? In welchem Land sind wir denn? Wo sind wir? Who does this? Wer macht das? In the West? Im Westen? God was at work. Aber Gott hat gearbeitet. And the difference I see today from 30 years ago is und like. Der Unterschied, den ich im Gegensatz zu vor 30 Jahren sehe, and what impresses me the most ist und was mich am meisten beeindruckt, are the people that I'm coming in contact with. Sind die Leute, mit denen ich in Kontakt komme. The people from the Christustag in Linz. Leute vom Christustag in Linz. I thought, who are these people? Ich denke, wer sind diese Leute? You write them an email and they send you right back. Sie schreiben ihnen eine E-Mail und sie schreiben sofort zurück. These people are so proactive. Sie sind so proaktiv. You send them something and ich sende ihnen etwas und sofort kommt es zurück. I thought, wow, they are the movers and shakers. Ich denke, das sind die, die etwas bewegen, die was erschüttern. I love being around these people. Ich bin gerne bei diesen Leuten. It makes me excited. Das macht mich ganz freudig. And encouraged. Und ermutigt. To work through the night. Die Nacht durchzuarbeiten. To press forward. Einfach vorwärts zu gehen. To do my part. Meinen Teil dazu beizutragen. To encourage them. Sie zu ermutigen. To assist them. Und ihnen zu assistieren. So that we can be an active part. So dass wir ein aktiver Teil sein können. Of all that God wants to do in this country. Von all dem, was Gott in diesem Land bewirken and möchte. And I'll close with this. Mit Folgendem möchte ich abschließen. One day we'll be in heaven. Eines Tages werden wir im Himmel sein. As we sing the song Amazing Grace. So wie wir dieses Lied singen, erstaunliche Gnade. 10,000 years from now. In tausenden von Jahren von jetzt. You know the song. Ihr kennt das Lied, ja? And then we meet people from all over heaven. Dann werden wir im Himmel jede Menge Leute treffen. How you doing? Hallo, wie geht's dir? Where are you from? Wo bist du her? I was kind of like in the 12th century, you know, back then. Ich habe da im 12. Jahrhundert gelebt damals. I was a believer in Ireland. Ich war ein Gläubiger in Irland. How about you? Und wer bist du? Oh, around the year 2000. Ich habe so um 2000 herum gelebt. In Austria. In Österreich. You? Du? You lived in Austria? In Österreich? You saw that? Du warst da dabei, hast das gesehen? Tell me about it. Erzähl mir doch drüber. It's such a story. Das wird so eine Geschichte sein. We're gonna have to find a Starbucks somewhere. Wir müssen da irgendwo Starbucks finden. Yeah, I got a long story. Es wird eine lange Geschichte sein. Ganz erstaunlich. It's in the Eternal Library. Es wird, wenn wir es lesen, dann in der ewigen Bibliothek sein. Wow, I gotta hear the story. Wow, ich muss diese Geschichte hören. We are part of history. Wir sind Teil der Geschichte. There's no greater time to want to be contributing to the kingdom of God. Da gibt's keine größere Zeit, wo wir zum Königreich Gottes beitragen können. To be excited. Einfach ganz erfreut. What is my part? I want to play my part. Was ist mein Teil daran? Ich möchte meinen Teil beitragen. I want to be the best usher. Ich möchte da hier mitarbeiten. I want to be the best cameraman. Ich möchte der beste Usher sein, der beste Kameramann. Best Connect Point worker. Und der beste, der beim Connect Point arbeitet. I want to encourage people. Ich möchte Leute ermutigen. I want to be the best prayer warrior. Und ich möchte der beste Gebetskrieger sein, I can be. Der ich sein könnte. Because weil this is our time. Das ist unsere Zeit. This is our place. Das ist unser Ort. This is our moment. Und das ist unser Augenblick, to lift his name. Seinen Namen hochzuheben. And it really, really is. Es ist es wirklich. Please, be praying for Christustag. Bitte betet für den Christustag. It is going to dwarf. I'm saying, it's my prediction. It is going to dwarf the Jesus March. Also es wird den Jesusmarsch in Wien übertreffen. Yeah, it's going to be awesome. Es wird ganz toll sein. We have another video coming out next week that George is making. Nächste Woche werden wir ein anderes Video zeigen, das jetzt George gerade macht. There were so many people who did not even know that the Jesus March happened. Da gibt es so viele Leute, die nicht einmal wissen, dass der Jesusmarsch stattgefunden Christians hat. In Vienna Christen in Wien. Didn't know it was gonna happen. Die wussten nicht, dass es stattfinden wird. Didn't know it had happened. Und sie wussten nicht, dass es stattgefunden hat. Do you know why? Wisst ihr warum? Because normal people. Weil gewöhnliche Leute, who have computers, die Computer haben and have Facebook, und die auf Facebook sind, could have sent it a little further. Hätten es weiterleiten können. This is our job. Und das ist unsere Arbeit. I make the videos. Ich mache die Videos. If you want to make a video, make a video. Und wenn ihr Videos machen wollt, dann macht bitte auch welche. Send it around, please. Und verteilt sie einfach, sendet sie weiter. Let's pray. Helft uns. Lasst uns beten. Father in heaven, I thank you for the privilege of living in this awesome country. Vater im Himmel, ich danke für dieses Privileg, dass ich in diesem wunderbaren Land leben kann. We pray for our leaders. Wir beten für unsere Leiter, the politicians, Politiker. We pray for the educators. Wir beten für Erzieher. We pray for the policemen. Und wir beten auch für die Polizisten. We pray for school directors. Wir beten für Schuldirektoren. Professors in the university. Universitätsprofessoren. We pray for artists. Und für Künstler beten wir. Actors and musicians and singers. Sänger und Musiker und Schauspieler. We pray for our athletes. Wir beten auch für unsere Athleten. Skiers and soccer players. Skifahrer und Fußballspieler. Everything possible. Alles, was möglich ist. We pray for our teenagers. Wir beten für unsere Teenager. And our children. Und unsere Kinder. And people in nursing homes. Und Kinder, die in und Menschen in Altersheimen sind. We pray for the 7,000 towns and villages across this country. Wir beten für die 7,000 Städte und Dörfer, die hier in diesem Land sind. That your spirit would flood every one of them. Dass dein Geist jede einzelne überfluten möge. We pray for our brothers and sisters in every kind of church. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern in jeder Art von Kirche oder Gemeinde. We pray for our Catholic brothers and sisters. Wir beten für unsere katholischen Brüder und Schwestern. We pray for our Baptist and Pentecostal. Und für unsere Baptisten und Pfingstler. And from the brethren to the charismatics. Von Brüdergemeinden bis zu den Charismatikern. All different. Allen unterschiedlichen Gemeinden. Father, I pray. Vater, ich bete. For the leaders of all churches. Dass die Leiter aller Gemeinden. Help us, Father, to be one. Und hilf uns, Vater, dass wir eins sind. We pray. Wir beten. That we would be recipients of your mercy. Dass wir Empfänger deiner Barmherzigkeit sein mögen. And your grace. Und deiner Gnade. To really, really understand. Um wirklich zu verstehen. This is our time. Das ist unsere Zeit. This is our place. Das ist unser Ort. This is our moment in history. Und das ist unser Augenblick in der Geschichte, deinen Namen hochzuheben. Okay, let's break into groups of two or three. Wollen wir jetzt so in kleine Gruppen zu zweit oder zu dritt uns zusammensetzen? Let's pray for Christustag. Und lasst uns für den Christustag beten. Let's pray for the awakening in Austria. Lasst uns für die Erweckung in Österreich beten. Amen. Thank you for listening. God bless you. Danke fürs Zuhören. Gott segne God euch. Loves Austria. Gott segne Österreich. We're so grateful that we can be here at this moment. Und wir sind so dankbar, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt hier sein können. And if you're here and you have not yet come to know Jesus personally. Und wenn du da bist, aber Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hast. Now is the time. Jetzt ist die Zeit. Now is the place. Jetzt ist der Ort. Now is your moment. Jetzt ist dein Moment. God the Father loves you so much. Gott der Vater liebt dich über alles. He loves you just the way you are. Er liebt dich genau so wie du bist. And he says to you, come as you are. Und er sagt zu dir, komm so wie du bist. I want to have a relationship with you. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben. And I sent my son to die on the cross. Und ich habe meinen Sohn gesandt, um am Kreuz zu sterben. To take away the sins and the barrier between you and me. Damit er die Sünde und die Barriere, die zwischen dir und mir ist, wegnimmt. And my son took all of that on himself, and now there is nothing between us. Mein Sohn hat das alles schon auf sich genommen, und es gibt nichts mehr, was zwischen uns steht. But you have to invite me. Aber du musst mich einladen. And so say this prayer in your heart. Und so bete dieses Gebet in deinem Herzen. Father, I want to ask you into my life. Vater, ich möchte dich in mein Leben bitten. I want you to be my heavenly Father. Ich möchte, dass du mein himmlischer Vater bist. I want to let your love in. Ich möchte deine Liebe hereinlassen. I thank Jesus for what he did on the cross. Ich danke Jesus für das, was er am Kreuz getan hat. That he took the penalty for every wrong I ever did. Dass er die Strafe auf sich genommen hat für alles, was ich je falsch gemacht habe. And he paid it in full. Und er hat es in Fülle bezahlt. And I accept that payment. Und ich akzeptiere diese Bezahlung. Come into my life. Komm in mein Leben. And make me the person you want me to be. Und mach mich zu der Person, die du möchtest, dass ich bin. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And if you've said that prayer for the first time today, wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, I'd like to ask the prayer team to come up to on the sides of the stage. Ich bitte auch jetzt das Gebetsteam, dass sie sich auf der Seite von der Bühne aufstellen.